cigarette, a smile on the doorstep, and you get along with your silver tongue. A looking glass behind every curtain. Well, I have to say, you look scared today. On your busted forehead, you're a killer king on a broken swing. Finally you got everything you wanted, so why don't you go ahead, why don't you go ahead. The grasshopper woke you up when it all started from the top. Don't fall back asleep. Don't fall back asleep. Don't fall back asleep. Hier ist immer noch der Sunday Service zu hören in Hamburg beim Freien Sender Kombinat. Und hier geht's weiter mit den Konzerttipps. Die kommende Woche habe ich so ein paar Sachen für euch rausgesucht, die Hamburger Clubs stattfinden werden. Und es geht los mit natürlich Dienstag, den 20. Januar. The Marble Man hörten wir gerade, einem jungen Künstler aus eher dem süddeutschen Eckchen. Der spielt am Dienstag in der Hasenschaukel und macht eigentlich ihr feinstes Singer-Songwriting. Dann aus Kanada sind die Stars zu Gast und gastieren im Knust. Hier kommen sie mit ihrem Hit vom letzten Album. From the night. From the night, from the opposite side of the light, from the twin planet we never see, from downtown eternity, from the night, from the empty and glittering towers, from the faces you glimpse through the glass, from all of the dead hours. From the night, here's a message to all of you sleeping. Every dream in your head as you lie in your bed is worth keeping. And she said, I don't care. Flights. 60 setting suns in my rear view, and the thousands of infinite hours since I last saw you. Let's be young. Let's pretend that we never will die. Let's imagine that no one is lost. It's not easy, but we've got to try. And she said, I don't care. Das sind die Stars mit From the Night vom aktuellen Album No One is Lost. Die Band aus Kanada spielt im Knust. Und zwar am Mittwoch, den 21. Januar. Am gleichen Tag gibt es Screamo-Musik im Hafenklang mit Piano Become the Teeth. Ich hatte das Konzert typischerweise auch schon mal für den Dezember angekündigt. Jetzt findet es wirklich statt. Piano Become the Teeth am Mittwoch im Hafenklang. Hier kommen sie mit Ripple Watershine. It was and it's Watershine, ein Song von Piano Become the Teeth, die Band live am Mittwoch, den 21. Januar im Hafenklang. Am Donnerstag ist dann Peter Pieck zu Gast in der Hasenschaukel. Der Herr kommt, glaube ich, aus Chemnitz, hat im letzten Jahr mit Cut Out the Dying Stuff eine schöne Platte veröffentlicht, den wir hier hören mit Winter Breaks. So, jetzt bin ich doch tatsächlich hier im falschen Song gelandet. Jetzt kommt der richtige, den ich hören wollte. Der heißt auch ganz anders. Leave Me Alone, nämlich von Peter Pieck. Leaves are falling from the blackbird branch. He said, this is my branch, this is not your business. I want to share, but I'm not able. You can never see the only electric cable. Leave me alone. Leave me alone. Leave me alone. Leave me alone. Do you imagine moments exist at all? Every moment is gone forever. The future's our mind, the past is past. But why does it make me sad? Leave me alone. Leave me alone. Leave me alone. Leave me alone. Whose time is to stay? When all love is flying away. are you? Where is my home? Leaves are falling, winter will be soon. Rain for me. The tears I can't let fall. Rain for me. The tears I can't let fall. Rain for me. Leave Me Alone, Peter Peak, den könnt ihr live erleben. Am Donnerstag, den 22. Januar in der Hasenschaukel. Dann noch zwei Konzerte, die ausverkauft sind. Zum einen spielt Lambert in der Kammeroper, das Konzert ist ausverkauft. Und dann im Knust Gisbert zu Kniphausen und die Kit Kophausen Band. Auch da gibt es keine Karten mehr für. Stattdessen ein kleines Festival, das ganze Wochenende über im Molotow. Mach 3 nennt sich das, findet statt Donnerstag, Freitag und Samstag. Ich leg mal los mit Donnerstag. Da spielen zum Beispiel aus Belgien Oscar and the Wolf, die wir hier hören jetzt mit dem Track Winter Breaks. She said, But you'd rather be stupid now, don't you, girl? But at least you're not bitter. But at least you're not bitter. Oscar and the Wolf waren das, die Band aus Belgien, live zu Gast im Molotow am Donnerstag, den 22.01., ebenfalls dort auf der Bühne. Beim Molotow Mach 3 Festival aus Berlin sind I Heart Sharks von ihrem Album Summer. Hier der Track The World Is Yours. Sharks waren das mit ihrem Song The World Is Yours. Ihr könnt sie live sehen am Donnerstag im Molotow. Am Freitag dann, den 23.01., spielt Aranda Fink in der Hasenschaukel. Die Künstlerin vom Saddle Creek Label ist ja seit einiger Zeit solo unterwegs, nicht mehr mit Azure Ray, sondern als Aranda Fink und spielt, wie gesagt, Songs von ihrem neuesten Album Blue Dream in der Hasenschaukel. Hier kommt sie mit ihrem Song All Hearts Will Beat Again. Riding the Will Beat Again, Orenda Fink live zu Gast am Freitag in der Hasenschaukel. Dann geht's weiter am Freitag im Molotow, natürlich mit dem Molotow Mach 3 Festival. Am Donnerstag hatten wir ja schon I Heart Sharks, Oscar and the Wolf und auch Der Ringer ist mit dabei und Frank Spilker wird, ich glaube, lesen. Und dann am Freitag geht's weiter mit zum Beispiel Schnippo Schranke. Das sind zwei Damen, die eigentlich mal in Frankfurt richtig klassisch Musik studiert haben, inzwischen aber in Hamburg ansässig sind und freche Popmusik machen. Sie heißen Fritzi Ernst und Daniela Reis und haben bisher erst, glaube ich, so, naja, einen Song habe ich zumindest gehört. Live wohl schon ein paar mehr, natürlich auf dem Kasten, aber das richtige Album soll dann erst im Sommer erscheinen. Hier kommen sie mit ihren ziemlich bemerkenswerten Song, wie ich finde. Der heißt Pisse. Der Kopf nach Füße und der Genitalbereich nach Pisse. Die Liebe Pisse, untenrum nach Pisse. Du findest mich voll peinlich, ich find dich etwas kleinlich, hab alles für dich getan. Wo fang ich da bloß an? Hab meine Fürze angezündet, ne Orgie verkündet, auf dem Platz der Republik, zu klassischer Musik. Dein Handy mit den Arschbacken gehalten, nur um dich zu unterhalten. Dacht, du findest sowas komisch, seitdem liebst du mich platonisch. Ich bin auch nur ein Mädchen, wenn auch unrasiert. Brauche Liebe, brauche Halt und einen, der mich appelliert. Kein Stößchen mehr, kein Küsschen, was ist uns geblieben? Na, ich lieb dich nicht ein bisschen, ich lieb dich übertrieben. Du hast mir gezeigt, dass es egal ist, wenn man liebt. Schmeckt der Kopf nach Füße und der Genitalbereich nach Pisse. Die Liebe, die macht blind. Bitte sag mir, wenn das stimmt. Warum schmeckt's, wenn ich dich küsse? Untenrum nach Pisse. Du findest mich primitiv, ich find das relativ. Dein Glück in meinem Schoß, doch dir ist das Ding zu groß. Ich will dich überzeugen, ein Kind mit mir zu zeugen. Ich will dich überreden, mir dein Herz zu geben. Ich kann mich verändern, wie hättest du mich denn gern? Ich bin schon besser jetzt als eben oder morgen. Und gerade jetzt bin ich noch besser geworden. Mein primitives Lachen ist doch längst verhallt. Und über meine Lügen ist doch der Schwamm schon 10-mal drüber. Und war es doch am Ende, was dich hat überzeugt. Weder der Inhalt noch sein Gehalt, sondern mein schöner Leib. Ich bin auch nur ein Mädchen, wenn auch unrasiert. Brauche Liebe, brauche Halt und einen, der mich knallt. Kein Stößchen mehr, kein Küsschen, was ist uns geblieben? Na, ich lieb dich nicht ein bisschen, ich lieb dich übertrieben. Du hast mir gezeigt, dass es egal ist, wenn man liebt. Schmeckt der Kopf nach Füße und der Genitalbereich nach Pisse. Die Liebe, die macht blind. Bitte sag mir, wenn das stimmt. Warum schmeckt's, wenn ich dich küsse? Untenrum nach Pisse. Schnippo Schranke hörten wir gerade und die spielen live am Freitag, den 23. Januar im Molotow beim Mach 3 Festival. Ebenfalls dabei die Sterne hier mit ihrem Song Mach mich vom Acker. Was mach ich hier? Was hab ich verbrochen? Grillen und Glotzen in riesigen Klötzen, Pferde halten und unterjochen. Was mach ich hier? Was hab ich verbrochen? Mit Autos im Stau stehen und ohne auf dem Schlauch, mit Job scheiße und ohne auch. Die einen unterjocht, die anderen unterjochen. Was mach ich hier? Was hab ich verbrochen? Trag mich hinaus in die Ferne, mein Freund. Ich sähe die Ferne so gerne. Bring mich hier weg. Mach mich vom Acker. Das waren natürlich die Sterne, der Song vom letzten Album Flucht in die Flucht. Auch die spielen im Molotow am Freitag, den 23.01. Da geht es dann weiter am Samstag mit Programm. Unter anderem wird Gerion Klug lesen und noch so einige andere Sachen passieren. Schaut mal auf die Homepage von Molotow, wenn ihr das genau wissen wollt. Live am Samstag könnt ihr erleben Cold Specs. Die Dame spielt im Nordspeicher und hier hören wir ihren Track Bodies at Bay. Keep the bodies at at Bay. Das war Cold Specs, der Song vom letzten Album Neuroplasticity, erschien im Sommer 2014. Cold Specs spielt live im Nordspeicher am Samstag, den 24. Januar. Dann noch ein Konzerttipp für nächsten Montag, und zwar im Molotow treten auf Cymbals, Eat Guitars, eine Band aus Staten Island, die gerade mit Loose eine neue Platte veröffentlicht haben. Hier kommen sie mit Child Bride. Child Bride, you were my best friend. Till your dad slapped the living shit out of you in front of me. I could see you leave your body. I know we were through. Thank you. but she picked up the mildew south. You didn't say, oh, well, one day to call on you. Then found an empty house. It's Skeletor, the liquor store, the bitch stalked you. Oh, wait. Cymbals Eat Guitars hörten wir mit dem Song Child Bride. Die Band aus Staten Island wurde gegründet 2007 und hat seitdem schon einige Besetzungswechsel durchgemacht. Das dritte Album Loose ist gerade erschienen. Letztes Jahr gibt es auch nur als Import. Und die Band spielt im Molotow am nächsten Montag. Das ist der 26. Januar. Die können musikalisch eigentlich relativ vielseitig sein. Die ersten Alben waren noch ziemlich vom 90er Indie-Sound beeinflusst. Bands wie Pavement waren dort relativ stilgebend. Inzwischen haben sie auch so einen leichten Shoegazer-Sound bei einigen Songs drauf. Oder eben halt auch ganz klassisches Fingerpicking an der Gitarre. Die Band, wie gesagt, live am Montag im Molotow, Cymbals Eat Guitars. Das Ganze auch Konzerttipp der Woche hier vom Sunday Service. Wir hören nochmal rein mit dem Track Chambers ins neueste Album. Thank you. Das waren Cymbals Eat Guitars mit ihrem Song Chambers. Die Band aus den USA spielt live am Montag, den 26. Januar im Molotow. Das Ganze ist hier Konzerttipp der Woche vom Sunday Service. Ich habe eine andere Band jetzt für euch auflegen, also das war es mit den Konzerttipps, die im Februar im Molotow auch auftreten wird, aber deren Konzert ist schon seit Wochen restlos ausverkauft. Es geht um Wanda, einer Band aus Wien, die eine Platte ausgebracht haben namens Amore. Darauf gibt es wirklich feinsten Wiener Schmarren zu hören, seit dem man Falco irgendwie nicht mehr vernommen hat. Die Platte ist so lala, muss ich ehrlich zugeben. Manchmal muss man schmunzeln bei den Texten, aber dass die so einen großen Erfolg haben und ratzfatz in Hamburg ihr Konzert voll machen und auch in anderen Städten, bin ich schon ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Hier kommt stehengelassene Weinflaschen von Wanda. Gelassene Weinflaschen. Ja, das Wiener kann man hier nicht überhören. Das waren Wanda, der Song von ihrem Album Amore. Und wie gesagt, sämtliche Konzerte ziemlich angesagt, gerade von dieser Band auf ihrer Tour. Carnival Youth kommen aus Lettland, veröffentlichen demnächst mit No Clouds Allowed ein kommendes Album. Davon hier schon mal vorab der Song Sometimes. Sometimes in the morning. It's so hard to choose. It's so hard to choose. It's so hard to choose. Between drinking coffee or tying my shoes. Or tying my shoes. Or tying my shoes. Sometimes in life you have to choose. You have to choose. You have to choose. Between waking up or hitting the snooze. Or hitting the snooze. Or hitting the snooze. My mama says life is full of choices. Life is full of choices. And no matter what you do, there's nothing you can lose. There's nothing you can lose. But somehow I always know what to do and what to choose, 'cause there's nothing to lose. But somehow I always know what to do. We know what. Choose, 'cause there's nothing to lose. But somehow I always know what to do. We know.